Deutschlandfunk, Medias Res. Haltungsjournalismus, das ist ja nun je nach Sichtweise nicht nur beim Nachbarn Polen, sondern auch bei uns Thema. Ist dieses Phänomen Chance oder größtes Problem der Zunft? Es sind nicht zuletzt Journalisten oder Medienpreise, die durch ihre Agenda, die sie verfolgen und die Preisvergaben, die Art der Berichterstattung graduell mitsteuern können. Bestes Beispiel ist da der Fall Relotius. Zu den renommierteren unter den deutschen Medienpreisen gehört der des Bundestages. Dieses Jahr heißt er erstmalig Medienpreis Parlament, ist mit 5000 Euro dotiert und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages organisiert das Ganze. Gewürdigt werden sollen journalistische Beiträge, die sich mit Fragen des Parlamentarismus auseinandersetzen. Ausgewählt werden die Preisträger von einer 7-köpfigen Jury, die laut wissenschaftlichem Dienst aus renommierten Journalisten besteht. In diesem Jahr gibt es Aufregung um eine Personalie in der Jury. Über wen und warum, berichtet mein Kollege Michael Borgas. Rainer Meyer ist kein Hauptstadtjournalist. Meyer ist Blogger, bekannt als Don Alfonso. Unter diesem Pseudonym ordnet er von Bayern aus die Welt ein und dabei auch immer wieder gerne Berlin. Wie im vergangenen Jahr, als er drei Schwarze im für seinen Drogenhandel bundesweit bekannten Görlitzer Park fotografierte und dazu schrieb: Wenn sie dich anschauen und du weißt warum, sag dir, jetzt sind sie halt da. Darum. Dass die Fotografierten mit Drogen handeln, schreibt Meyer nicht ausdrücklich. Legt es nur nahe. Das Thema Migration treibt ihn in vielen seiner Veröffentlichungen um, mal mehr, mal weniger kritisch. Für viele Linke ist er damit zu einer Art Hassfigur geworden. Aus Sicht der grünen Politikerin Claudia Roth geht Meyer mit seiner Kunstfigur Don Alfonso regelmäßig zu weit. Für mich hat die Meinungsfreiheit dann Grenzen, wenn sie zur Verhetzung führt, wenn Hass gepredigt wird und wenn soziale Gruppen ausgegrenzt und verhetzt werden. Das passiert regelmäßig, wenn er Geflüchtete pauschal abwerten will, wenn er, Zitat, von der Gaudi-Migration spricht. Dass Rainer Meyer in diesem Jahr in die Jury des Medienpreis Parlament berufen wurde, sieht Roth entsprechend kritisch. Und damit sei sie nicht die Einzige, sagt sie. Seit der Bekanntgabe der 7 Jurymitglieder vor gut 3 Monaten hätten zahlreiche Anfragen ihr Büro erreicht. Warum um alles in der Welt so jemand in so eine renommierte Jury entsandt wird? Roth ist seit mehr als 5 Jahren Vizepräsidentin des Bundestages. Wer in die Jury des Medienpreises berufen wird, damit habe sie dennoch nichts zu tun, betont sie. Das kommt aus der Verwaltung heraus und bisher war das immer nie kritikabel. Das letzte Wort hat der Bundestagspräsident, Wolfgang Schäuble von der CDU. Rainer Meyer selbst wollte nicht mit dem Deutschlandfunk über die Kritik an seiner Berufung in die Jury sprechen. Der Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, Ulf Poschardt, begrüßt die Entscheidung. Die Welt ist die neue Heimat des Blogs von Don Alfonso, seit die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschlossen hat, ihn nicht mehr zu beherbergen. Man freue sich, schreibt Ulf Poschardt auf Twitter, auch über die Reaktionen des Elfenbeinturms. Ein Sprachbild, mit dem er regelmäßig Menschen kritisiert, die er offenbar einer bestimmten Gesinnung zuordnet. Rainer Meyer stellt sich als Feindbild beider Welten dar. Für die AfD sei er ein linker Alpenlümmel und für Linke ein rechter Provokateur, charakterisiert er sich in seinem Twitter-Profil. Ihn nur als Provokateur zu sehen, wäre allerdings eine Untertreibung, findet der Berliner Publizist Michael Seemann. Es gibt immer eine Handvoll Menschen, Einzelpersonen, die er sozusagen gerade als sein Feindbild etabliert hat. Und dann schreibt er wirklich einen Artikel nach dem anderen, macht hier einen Seitenhieb, dort einen Seitenhieb. Ein aktuelles Beispiel sind wiederholte Angriffe gegen die Journalistin Juliane Leopold. So twitterte Don Alfonso jüngst, solange Leopold Tagesschau.de leite, sehe er keinen Anlass, dafür Gebühren zu zahlen. Lieber kaufe er für das Geld, so wörtlich, einen Bananenrock und schwarze Körperfarbe. Leopold war früher Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von BuzzFeed, ein Portal, das Meyer zu, Zitat, Trottelplattformen zählt. Don Alfonso ist halt definitiv einer, der vielleicht nicht wörtlich Lügenpresse ruft, aber trotzdem ständig dieses Narrativ bedient, dass die Presse eben lügen würde, zwar immer dann, wenn sie nicht seinen Vorstellungen entspricht. In Blogbeiträgen und Tweets der jüngeren Vergangenheit hat Meyer beispielsweise von Merkels Medienpaladinen, Relotius-Medien oder Systemredakteuren gesprochen. Davon, selbst Journalist zu sein, habe sich Meyer in der Vergangenheit distanziert, sagt Publizist Seemann. Mit der konkreten Begründung, dass das Bloggen ihm näher liegt, weil er so faul sei zu recherchieren. Dass Meyer nun ausgerechnet in die Jury eines journalistischen Preises berufen wurde, für Seemann eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Die Arbeit in der Jury kann eine von längerer Dauer sein. Von den 7 Mitgliedern scheiden jedes Jahr meist nur die aus, die am längsten dabei sind. Bereits zum 6. Mal entscheidet Claudia Nothelle mit, in diesem Jahr als Juryvorsitzende. Die ehemalige Chefredakteurin und Programmdirektorin beim RBB ist inzwischen Professorin für Fernsehjournalismus. Die Mitglieder der Jury zeichnen aus, so Nothelle, dass sie alle sich intensivst mit politischen Fragen beschäftigen und das wirklich verfolgen, egal in welcher Position sie tätig sind, egal in welchem Medium sie unterwegs sind. Ehemalige Jurymitglieder bewerten die Personalie Don Alfonso kritisch, sagen, mit der Entscheidung für ihn und damit für seine Sprache werde einer gesellschaftlichen Verrohung Vorschub geleistet. Öffentlich im Deutschlandfunk äußern, wollen sie sich aber nicht, um das Thema nicht zu sehr ins Scheinwerferlicht zu stellen. Über einzelne Mitglieder will sich die Juryvorsitzende Claudia Nothelle nicht äußern, unterstreicht aber, die Entscheidung über die Gewinner des Preises werde demokratisch herbeigeführt. Und da werden natürlich auch immer, wenn auch nur zweitrangig, politische Fragen mitdiskutiert. Das spielt eine Rolle und das macht es auch so interessant. Claudia Nothelle im Beitrag von Michael Borgers.